Ja, Straßen voll mit leeren Menschen, 2017, Matrix, Schiller. Ich weiß nicht, wo sie ist, hab seit Tagen keine Nachricht. Ob sie was, was ich empfinde, ist noch immer etwas fraglich. Doch ich frag nicht, einfach weil ich finde, dass sie anders tickt und nicht mit jedem fickt, obwohl sie jeden Schwanz abkriegt. Yes. Das erste Mal, jeder war sofort von dir verzaubert. Von den strahlend grünen Augen bis zu dem, was sie so ausmacht. Yeah. Außenseiter, du bist interessant und nicht durchschaubar. Für die meisten ist noch vor dem ersten Wort von dir ein Schauder. Etwas oberflächlich, ja, das zeugt von guter Menschenkenntnis. Denn was sie durchlebte, ist für kein Mensch dieser Welt verständlich. Nicht für dich, nicht für sie, nicht einmal für ihn. Wär ihr Körper eine Droge, wär ich voll auf Heroin. Yeah. Würde vollends in den Tod, rasen für dich alle tot. Schlagen nur mit diesem Wissen, dass wir zwei uns in der Not haben. Jedem hätte der Standard für ne Story gereicht. Yeah. Doch Baby, nicht uns beiden, wir sind Bonnie und Clyde. You can hear me cry, sing my dreams all die. From where you're standing on your own. Aber leider läuft das Leben nicht immer so, wie es soll, man. Ja, Matrix. Manchmal fickt's dich. Ja, wie fickt's drauf, man? Mach das mal ein bisschen härter, Alter. Ja. Matrix. Lass es scheppern. Lass es scheppern. Ja. Du und ich, das geht so nicht, oder rät ich mir das ein? Wag ich heute nach dem ersten Schritt, oder lass ich's lieber sein? Und ich frage dich, willst du immer bei mir bleiben? Ich mein, immer bei mir bleiben und nicht einfach weiterreisen. Du bist stark, doch nicht naiv. Mein Gewissen spricht zu mir, du hast was Besseres verdient. Was auch immer dich bedrückt hat, ist es nicht mehr meine Baustelle, nicht mehr mein Konflikt, weil ich dich nur aus meinem Traum kenne. Traurig wie der Mensch vergisst, doch ich bin Elefant. Ich verdränge, doch vergesse nicht, nur du bist relevant. Das Foto an der Wand von dir erinnert mich daran. Wenn ich manchmal nicht mehr kann, hilft es mir wieder voran. Du bist müde, leg dich schlafen, ich bleib hier, ich mach die Nachtschicht. Vertreib die bösen Träume, bis du morgens wieder wach bist. Ich kann das nicht so ohne dich, ist für mich fast unmöglich. Und ich frage mich den Tränen nach, ist Amor wirklich tödlich?